Deutschlandfunk Kultur Tonart. Alles neu macht 2019. Lana Del Rey kündigt auf Instagram an, dass ihr neues Album endlich fertig ist. Beyoncé und Jay-Z rufen ihre Fans dazu auf, vegan zu leben, denn nur das könne den Planeten vor dem Klimawandel schützen. Und Kanye West erneuert direkt zum Jahresbeginn seine Unterstützung für Donald Trump. Was sonst noch passiert ist während Silvester und Neujahr, Christoph Möller hat diese Woche für uns zurückgespult. Ach, ist das schön. Madonna singt Can't Help Falling in Love von Elvis am Silvesterabend im Stonewall Inn, einer schwulen Bar in New York. Im Stonewall Inn begann 1969 der große Widerstand gegen die staatliche Diskriminierung von Homosexuellen. 50 Jahre später macht Madonna während ihres Überraschungsauftritts eine Ansage, wie Spiegel Online titelt, und erinnert an die Gleichheit aller Menschen, unabhängig von Aussehen, Hautfarbe oder Religion. If we truly look and we truly take the time to get to know one another, we would find that we all bleed the same color. Yes. And we all need to love. Und natürlich gab es während des gerade mal 15-minütigen Auftritts der Queen of Pop noch einen ihrer Klassiker zu hören, schön schräg und schief gesungen vom anwesenden Silvesterpublikum, Like a Prayer. Geistesgegenwart bewies im Jahr 2018 der Chicagoer Rapper Chance the Rapper. Oder sollten wir ab jetzt besser sagen Chance the Retter? In seinem persönlichen Jahresrückblick auf Instagram erzählte Chance the Rapper, wie er bereits zu Ostern 2018 einen Mann aus einem brennenden Auto gerettet hat. Chance war gerade auf dem Weg zur Kirche, als das Auto des Mannes gegen eine Wand krachte und Feuer fing. Chance eilte zum Auto, schlug eine Scheibe ein und zog den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug. Der Mann überlebte. Dass Chance the Rapper die Geschichte einfach so nebenbei und erst Monate später erzählt, spricht für ihn. Nicht nur Rapper, sondern Lebensretter. Für Chance the Rapper offenbar ganz selbstverständlich. Way before Jamie got his jingles right, I was sleeping with you every single night, but I was still trying to act single, right? 65th and Ingleside, I was stacking chips like bingo night. I ain't have to pay for a single light, so I'ma make sure everything go right. Ja, Colleen, dann ist es jetzt tatsächlich soweit. Fragt Jan Köppen, der zusammen mit Colleen Ullmann-Fernandes die aller, aber auch wirklich allerletzte Viva-Sendung moderierte. Am 31. Dezember 2018 um 13.59 Uhr hieß es auf Viva sehen. Der einstige Jugendsender für Pop und Fun hat nach 25 Jahren endgültig dicht gemacht. Mit einer letzten Show, in der Persönlichkeiten, die bei Viva ihre Karriere begonnen haben, in Erinnerungen schwelgten. Mola Adebisi, Oliver Pocher oder Sarah Kuttner. Doch zumindest Kuttner lässt das Ende von Viva ziemlich kalt. Ey, vielleicht ist auch einfach Zeit. Vielleicht ist auch durch jetzt. Vielleicht muss man nicht traurig sein, sondern das hat uns alle geprägt und jetzt ist auch mal gut. Habe ich langsam das Gefühl. Zeit für Fitness-TV. Jetzt ist nämlich Zeit für Sport. Tatsächlich, Viva wird in MTV aufgehen. Die beiden Sender gehörten sowieso schon jahrelang dem US-amerikanischen Medienunternehmen Viacom. Trotzdem, rest in peace, Viva. Viva forever, I'll be waiting. Wer braucht eigentlich noch Musikfernsehsender, wenn es coole Musikinfluencer im Internet gibt? Zum Beispiel Barack Obama. Der veröffentlicht Ende des Jahres traditionell eine Liste mit Lieblingsfilmen, Büchern und Songs des zurückliegenden Jahres. Politik und Pop gehen bei Obama schon immer Hand in Hand. Seine Liste ist abwechslungsreicher als die vieler Musikjournalistinnen und Journalisten. Obamas Lieblingssongs kommen unter anderem von Janelle Monáe. That's just the way you make me feel. Der R&B- und Soul-Sängerin Her. Oder vom Rapper J. Cole. I love her, I don't wanna lose you. I'm selfish, I know that I use her. My ego gets stroked and I bruise her. My ego gets stroked and I bruise her. Politik und Pop hier am Ende unserer Kolumne zurückgespult, dem musikalischen Wochenrückblick immer freitags in der Tonart.